Ja, hallo und herzlich willkommen zur 5. Episode des Nachtschatten-Podcasts. Es ist ja noch nicht viel Zeit vergangen seit der letzten Episode, aber wir haben euch eine kleine Geschichte rausgesucht, die weniger eine Creepypasta als eine urbane Legende ist. Dafür passt sie ziemlich gut, weil Ostern ist und deshalb haben wir hier ein kleines Special für euch. Die Legende von Bunny Man. In den 1900er Jahren gab es im Gebiet von Fairfax County, West Virginia, eine Nervenheilanstalt. Als diese geschlossen wurde, sollten die Wachen die Insassen in ihre neue Unterkunft überführen. Jedoch schaffte es einer der Männer zu entkommen. Er wurde tagelang vermisst und mit dem Verschwinden fiel eine kleine Mordserie im Ort zusammen. Das erste Opfer war erstochen und gehäutet worden. Die nächsten mit einer Axt zerstückelt und als Steak und Hackfleisch in der örtlichen Metzgerei untergeschoben. Der letzte Mord, bevor er wieder gesehen wurde, passierte in einem Laden für Partybedarf. Was gestohlen wurde und wer das Opfer war, waren der Schlüssel zu seinem Wahnsinn. Denn die Besitzerin des Ladens war seine Ex-Frau, die ihn einweisen hatte lassen, weil er ein Satanist sei. Wie ihr euch vorstellen könnt, war er darüber wenig begeistert. Also wartete er mit seiner Axt, bis sie den Laden abends schließen wollte, schubste sie nach drinnen und schlug sie bewusstlos. Als sie aufwachte, stand er grinsend über ihr, mit der Axt in der Hand. Der Unterschied zu den anderen Morden war, dass er ein Osterhasenkostüm stahl und es trug, während er sie tötete. Er begann damit, sie zu häuten, an Stellen, wo es ihr unerträgliche Schmerzen bereiten würde, ohne sie gleich zu töten. Dann schrieb er in ihrem Blut an die Wand: Ihr habt gesehen, was ich tun kann. Sucht mich nicht, oder ihr bekommt den Zorn von Bunny Man zu spüren. Damit hörte man die nächsten 5 Jahre nichts mehr von Bunny Man. Ab und zu gab es einen Vermisstenfall und die Einwohner machten Scherze darüber, dass sie ein Opfer des Bunny Man geworden seien. Der einzige Fall, der, falls man es so nennen kann, aufgeklärt wurde, war der eines kleinen Mädchens namens Penelope. Sie wurde bereits einen Monat vermisst und alle waren voll Sorge. Doch ihre Mutter wollte sie natürlich um jeden Preis zurückhaben. Und so brachte sie ihren Mann und seinen Freund, beide Polizisten, dazu, noch einmal den Wald zu durchsuchen, der den größten Teil der Ortschaft umgab. Sie suchten von Tagesanbruch, bis es wieder dunkel wurde und waren schon kurz davor, wieder aufzugeben, als sie ein Loch in der Mauer neben der Unterführung fanden, über die ein Bahnübergang führte, das Colchester Overpass. Als sie die Öffnung untersuchten, fanden sie darin Hasenkadaver, Knochen und Innereien. Das Fleisch der Hasen hing verwesend von improvisierten Fleischerhaken und ein schrecklicher Gestank erfüllte den Raum. Die Frau übergab sich draußen. Sie gingen tiefer in diese Höhle hinein und fanden eine Art kleines Schlafzimmer mit noch mehr Fleischerhaken und Leichen. Alle hatten kleine Zehenschilder. Deshalb nahmen sie an, dass es sich um Leichen aus der medizinischen Uni in der Nähe handelte. Beim näheren Hinsehen stellten sie allerdings fest, dass es sich um die vermissten Personen aus dem Staat handelte. Als sie diese untersuchten, bemerkten sie, dass alle Bissspuren aufwiesen und halb aufgegessen zu sein schienen. Hier fing die Mutter an zu schreien, was den Bunny Man geweckt haben muss. Sie sah ihre Tochter, die an einem Haken hing. Ihre Augen waren ausgestochen, die Haut an den unmöglichsten Körperstellen abgezogen worden. Zähne und Zunge waren entfernt und ihr fehlte ein Ohr. Sie soll noch versucht haben, etwas zu sagen, was wie Mutter klang. Sie lief auf ihre Tochter zu. Doch bevor sie antworten konnte, war Bunny Man bei Penelope und rammte ihr die Axt in den Hinterkopf, was sie augenblicklich tötete. Er sah zu der Gruppe hinüber. Einer der Polizisten zog seine Waffe und schrie: »Stehen bleiben, du kranker Bastard!« Der Bunnyman sah ihn an und lachte. »Denkt ihr wirklich, ihr könntet mich aufhalten? Denkt ihr wirklich, ich habe Angst? Ich habe auch für euch 10 Schilder. Jetzt kommt, ihr werdet eine wohlverdiente Mahlzeit abgeben.« Er warf ihnen die kleinen Schilder zu, alle mit ihren Namen darauf. Während sie dadurch abgelenkt waren, schaffte es Bunnyman, nach draußen zu entkommen. Dort, wo die Bahngleise waren. Die beiden Polizisten liefen hinterher, schossen auf ihn, verfehlten jedoch. Der Bunny Man schrie einige unverständliche Worte, dann hörte man plötzlich ein anderes Geräusch. Ein Zug näherte sich. Bunny Man sah in dessen Richtung, dann zurück zu den Männern und rief: Ich mag vielleicht sterben, aber ich werde immer hier sein. Er stieß ein irres Lachen aus. Dann wurde er vom Zug erfasst. Nachdem er vorbeigefahren war, gingen die Polizisten auf die andere Seite, wo sich seine Leiche befinden sollte. Sie fanden jedoch nur einen toten Hasen in dem Kostüm. Heute noch ist es eine beliebte Mutprobe bei Jugendlichen aus dem Ort, um Mitternacht zur sogenannten Bunnyman Bridge zu gehen und dreimal seinen Namen zu rufen. Angeblich sieht man ein grelles Licht, hört das Geräusch eines anfahrenden Zuges und das irre Lachen des Bunnyman. So, und in diesem Sinne, frohe Ostern, lasst euch reich beschenken, hoffentlich nicht vom Bunnyman, und bis zum nächsten Mal. Schlaft gut. Die ihn einweisen hatte lassen, weil er ein Sadist sei. Satanist. Fuck!